Wir waren eigentlich ganz guter Hoffnung, dass es sich um freundliche Leute handeln würde, die da im Keller musizierten, und handelten ganz nach dem Motto: Wo man singt, da setzt sich nieder und spielt selber auch ein paar Lieder. Aber du singst ja immer das Gleiche. Wie bitte? Du wiederholst immer denselben Text. Das ist hohe Kunst. Wiederholung, ja, aber doch nicht ständig. Ach, der wiederholt sich ständig? Sag mal, hörst du eigentlich noch was? Was? Was von der Musik aus dem Übungskeller? Nee. Dann klopfe ich einfach nochmal. Ja. Oh, doch. Mein Tag. Tag. Los. Tag, mein Name ist David. Hier neben mir. Das ist mein Name. Wir kommen ja oder weniger zufällig vorbei. Tag, schön erstmal. Ich bin der Bernd. Hallo. Ehrlich? Tag. Ja. Wirklich? Ich kenne doch meinen Namen. Wie ausgedacht. Wie ausgedacht? So wie ausgedacht. Ein Bernd ist der Name, der ist völlig ausgestorben. Der ist doch gewissermaßen wie Mammut. Wie ein Mammut eigentlich. Egal. Das hab ich doch noch ehrlich. Nicht also die letzten, die Bernd hießen, die wurden also wirklich im sibirischen Dauerfrostboden ausgegraben. Das ist ja wohl nicht zu fassen, aber ich habe total seltene Namen. Hast du noch einen anderen Bernd? Ja, du etwa nicht. Wie seid ihr denn überhaupt erstmal hierher? Wir hatten eine Panne mit dem Auto. Ist nicht wahr. Jetzt sind wir hier so ein bisschen über die Felder. Na, dann kommt doch erstmal rinne hier. Ach, na, gerne. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Panne mitten in der Uckermark. Ja. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja, ja. Wo kommt dann überhaupt her? Ja, na, direkt aus Berlin. Ach, aus der Reichshauptstadt. Ist doch Knorke. Ja, na, wir wollten uns einfach mal die Uckermark angucken. Was steht in Schwedt, wa? Ja. Schwedt war ja sowjetische Besatzungszone. Wir haben übrigens von draußen Musik gehört. Hallo. Hier eine Band. Berlin war der demokratische. Ich habe schon mal zur Musikalien gegriffen. Ja, das haben wir nicht gehört. Aber jetzt nicht übungsmäßig, sondern eher. Wer wird hier geübt, sag ich dir? Aber voll ausnutzen, wenn man so ein tolles Haus genau hat. Genau so sieht's tolles aus. Haus. Ihr seid Hausbesitzer? Na logisch, ihr hört bei uns das Haus. Wie viele Wohnungen hatten das? 12 Wohnungen? Nein, sag ich mal um die 6 oder ja, das variiert ja. Und so ihr habt total auf Eigenbedarf geklagt und arme Leute in die Obdachlosigkeit. Also, kannst du ja so nicht sagen, sag ich mal. Also wir sind doch eine Provokation. Wir sind doch hier nicht in Berlin. Hinaus, wir sind doch nicht in Berlin. Wir sind hier auf dem Dorf, da gibt's sowas nicht. Village. Richtig, Village heißt es jetzt hier auf Neudeutsch. Genau. Ja. So sieht's aus. Wie ist es denn so hier, so inmitten der schönsten Natur zu wohnen? Ja. Das ist schon doll, bist du immer viel draußen. Ja. Du lungerst jetzt auch immer draußen so rum? Naja, kann ja wohl eine schönere Themen. War jetzt mal abgesehen von Musik gemacht. Ja, finde ich eigentlich auch. Mir hat so vor 5-6 Jahren eingesetzt, dass ich auf einmal anfing, Natur okay, also erstmal okay zu finden. Das ist ja auch so ein bisschen eine Altersfrage, sag ich mal. Als junger Mensch muss man Natur eigentlich total scheiße finden. Also ich sehe mich durchaus als jungen Menschen und finde zum Beispiel den Gesang des Meisenmännchens extrem schön. Meisenmännchen, den hole ich Luftgewehr. Also ja, dann eben bestimmte Wolkenformationen von mir aus. Für die kann ich mich auch begeistern. Das finde ich doch auch total duft. Total duft. Wenn der Wolkenhimmel mal erfüllt ist von wilder Turbulenz. Und dann ist wieder blau. Und man sich dann wieder in die uckermärkische Sonne legen kann, ist doch toll, oder? Ja, und sich dann bräun und so, wa? Ja, braun wird man eh davon. Aber sieht eben aus wie wunderschöner blauer Himmel. Apropos, wie sieht's ja eigentlich aus mit den rechtsradikalen Tendenzen, die in den neuen Bundesländern so verstärkt geben soll. Also ich sage mal, die Tendenz geht zum Trend, wa? Wie sieht denn der aus? Tendenziös. Ach, wirklich? Ja, oder? Kann man nicht anders sein. Hat sich hier quasi so eingebürgert. Aber ist es nicht auch ein menschliches Problem? Gibt es nicht eine Generation an die andere weiter? Stimmt. Wo wäre da konkret die Verbindung zu sehen zwischen die Generationen? Die Antwort, mein Freund, bläst gerade in den Wind. Das ist total. Stimmt. Na, warten, so bestäubungstechnisch oder was? Try to be ironisch.